Deutschlandradio Kultur. Hi Kakadu-Fans, in unserem heutigen Hörspiel passiert manch Rätselhaftes. Oder habt ihr schon einmal ein sprechendes Ei gesehen oder gar gehört? Hört mich niemand. Ich erfriere. Warum hilft mir keiner? Und wenn dann auch noch aus diesem Ei eine kleine Prinzessin schlüpft? Eierpapaya. Hallo. Ich komme auf die Welt. Niemand da? Und sich diese Prinzessin ausgerechnet einen armen Lumpensammler und seine Frau als Pflegeeltern aussucht, dann kann daraus nur eine ganz verrückte Geschichte werden. Und eine vergnügliche dazu. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr euch königlich amüsiert. Viel Spaß mit dem Kakadu-Hörspiel wünscht euch Susanne. Wenn man arm ist und nichts hat, dann hilft nur eines: träumen und das Beste aus dem zu machen, was man findet. Das haben unser Lumpensammler und seine Frau gelernt. Aber was ihnen eines Tages passiert, das haben sie sich wohl in ihren kühnsten Fantasien nicht ausgemalt. Denn einer ihrer Funde entpuppt sich als ein echtes Überraschungsei. Prinzessin Omelette. Hörspiel von Franz Zaulig. Heiliger Strohsack! Mama, der Riegel klemmt! Moment! Moment, Papa, ich komme! Dagegen treten und oben nach vorne schieben. Was? Unten dagegen treten und oben nach vorne schieben. Unten dagegen treten? Von dir aus umgekehrt. Oben? Nein, unten ziehen. Unten ziehen und oben dagegen drücken. Immer willst du die Tür reparieren, Papa. Sobald ich Zeit habe. Hast du was gefunden? Entweder ich finde etwas oder ich repariere die Tür. Das ist alles? Es sind Hosenknöpfe dabei. Zwiebelschalen, gelbe Petersilie, ein Fischschwanz und Hosenknöpfe. Was ich finde, finde ich. Rote Hosenknöpfe. Morgen finde ich eine rote Hose ohne Knöpfe. Dann bist du froh, dass wir die Knöpfe haben. Und Holz und Brot? Was ich nicht finde, finde ich nicht. Was ich nicht finde, finde ich nicht. Heiliger Strohsock, Bonbonpapier, abgebrannte Streichhölzer, Käserinden, Nussschalen, ein Fischschwanz. Und rote Hosenknöpfe. Soll ich rote Hosenknöpfe-Suppe kochen? Im vorigen Jahr habe ich noch einen halben Königskuchen mitgebracht. Das war vor 2 Jahren. Die Leute schmeißen nichts mehr weg. Nicht ein Zweiglein findest du. Es sind die Zeiten. Wir haben kein Feuerholz und du erzählst was von den Zeiten. Was fummelst du denn an der Manteltasche herum? Ich habe eine Überraschung. Du kommst nie darauf. Fühl mal. Etwas Rundes. Glattes. Eine Dose. Oben spitz und unten rund. Umdrehen, nicht gucken. Ich lege es in den Brotkasten. Oben spitz und unten rund. Was soll denn das sein? Es ist der Anfang und das Ende. Ich habe keine Lust auf Rätselraten. Ich sehe nach. Vorsicht, der Anfang und das Ende. Es lag zwischen Hobelspänen. Ein Ei. Oben spitz und unten rund. Ein Ei. Morgen früh mache ich uns ein Omelett. Haben wir Pfeffer? Salz ist da. Dann brauche ich Milch und etwas Speck. Milch ist nicht da und kein Speck. Mir läuft schon die Spucke im Mund zusammen. Erst mache ich die Pfanne heiß. Wir haben auch kein Feuerholz. Den Speck hinein, sag mal gewürfelt. Gewürfelt? Ist das ein Wort? Der Speck kommt gewürfelt in die heiße Pfanne. Psch, komm schlafen. Psch, kleine blaue Wölkchen kringeln sich über der Pfanne. Sie schweben zur Nase. Linkes Nasenloch rein, rechts raus. Und wenn der Speck goldbraun ist, kommt das Ei. Psch, psch. Papa, es ist Zeit. Wir werden spachteln. Ah. Papa? Ja? Riechst du das? Nichts. Die Luft ist stickig. Das Ei wird schlecht. Ich mach das Fenster auf. Da wird es hier zu kalt. Leg's in den Blumenkasten, da liegt's frisch. Komm her, du Zuckerei. Es schneit schon wieder. Ich lege es in den Blumenkasten. So ist gut, da liegt es kühl und wir bleiben warm. Wenn wir aufwachen, hat unser Ei eine weiße Mütze. Mach das Fenster zu. Wenn es jeden Morgen so wäre. Wir stehen auf, öffnen das Fenster und im Blumenkasten liegt ein Ei mit einer kleinen weißen Mütze. Das wäre ein Leben. Gewürfelt. Psst. Sei still. Hörst du das? Der Schnee. Er häkelt eine kleine Mütze. Schlaf, Papa. Es war ein anstrengender Tag. Mama, weißt du noch, unser erstes Frühstück? Ich weiß. Schlaf. Du hast Milchsuppe gekocht und ich habe eine Butterflocke hineingetan. Die ist zerlaufen wie Sonne im Winternebel. Niemand da. Merkwürdig. Wir hören die Flöhe husten. Lasst mich nicht sterben. Habt Erbarmen. Hilfe. Da. Hilfe. den Blumenkasten. Ich höre sie verrückt. Sprechende Eier. Hilfe! Hilfe! Es ist das Ei. Da ist jemand drin. Unsere Freunde. Eigelb und Eiweiß. Oh, ganz kalt. Ich mache es warm. Wie wohl das tut. Wie wohl das tut. Ich taue auf. Da, da hörst du's. Es ist schön. Das Ei ist unheimlich. Wir bringen es weg. Nicht wegbringen, Papa. Bitte nicht. Es hat Papa gesagt. Quasselnde Eier. Unglaublich. Ich will nicht erfrieren, Mama. Ja. Ja, ja, nein, nein. Ist ja gut. Wir gehen jetzt schlafen und unser Eichen kommt in sein Kissen. So, so, so. Nimmst du es mit ins Bett? Dort ist es warm. Du hörst, es friert. Morgen bringen wir es weg. Wer weiß, was da drin ist. Ein Krokodil oder ein Feuersalamander. Feuersalamander? Die legen Eier. Mir wird warm. Schön. Eine süße Stimme. Ein Krokodil ist es nicht. Morgen bringen wir es weg. Morgen, morgen, morgen, morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen bringen wir es. Bringen wir es weg. Ja, ja. Eier? Papaya. Hallo. Hallo. Ich komme auf die Welt. Niemand da? Das ist der Anfang. Es läuten keine Glocken, ich höre keine Posaunen, keine Trommeln. Dunkel hier. Das ist Mama? Ganz zart. Das ist Mama. Und hier ist Papa. Stoppelbartglatze Papa. Mama hier, Papa da. Ich komme auf die Welt. Und die Eltern schlafen. Ich muss warten, bis sie aufwachen. Durchs Fenster sehe ich Sterne. Ich warte nicht sehr gerne. Ein Löffel für Mama. Mama. Mm. Dann fahren goldene Kutschen fort. Ein Löffel für Papa, eine goldene Kutsche. Drei. Wieso drei? Ein Löffel für Papa. Papa. Wir brauchen drei. Eine für die Prinzessin, eine für Mama und eine für Papa. Drei Kutschen. Ein Löffel für Prinzessin Omelette. Prinzessin Omelette. Wieso sagst du Prinzessin? Ach, guten Morgen. Der Papa ist aufgewacht. Guten Morgen, Papa, Papa. Was ist das für ein Kind? Das ist unser Kind, Prinzessin Omelette. Eine Prinzessin? Interessant, Omelette. Da gibt's nichts zu lachen. Du bist der Papa einer Prinzessin. Aua, Ostern und Weihnachten an einem Tag. Im Morgengrauen kam die Kleine zur Welt. Stockdunkel war es. Die Geburt war leicht, es knackte zweimal. Dreimal, knick, knack, knuck. Ihr habt geschlafen. Dreimal. Hier, siehst du, die Eierschalen innen gold. Goldene Eierschalen? Sie hat nach uns gerufen, als sie noch das Schneemützchen auf hatte. Ich hätte erfrieren können. Du futterst ganz schön. Brotsuppe. Ein Kanten war noch im Brotkasten. Willst du das Kind jetzt großziehen? Ja, wir sind die Eltern. Du solltest statt zu fragen dankbar sein. Und außerdem bin ich eine Prinzessin, Papa. Siehst du meine Krone? Mhm. Fass an, eine echte Krone. Mit Diamanten. Wie kommt die Prinzessin in das Ei? Och, wie kommt der Kuckuck auf den Baum? Ein Löffel für die Sonne. Sonne. Und einer für Papa. Gehst du weg, das ist nicht für dich. Bam. Ich habe von einem Frühstück geträumt. Ein Löffel für den Wind. Ich werde eine rote Hosenknöpfe-Suppe kochen. Salz ist da. Wenn diese Prinzessin meine Tochter ist, bin ich ein König. Mama ist eine Königin. Heiliger Strohsack. Ein Löffel für die Königin. Du freust dich nicht. Wir haben ein Kind und du freust dich nicht. Wie oft haben wir in den Sonnenuntergang gesehen und geseufzt. Ach, wenn wir doch ein Kindchen hätten. Nun ist es da und sagt Papa zu dir. Und was sagst du? Heiliger Strohsack. Freust du dich oder freust du dich nicht? Ich denke nach. Aha. Er freut sich nicht. Mama, er denkt nach. Du bist eine Königin, ich bin ein König. Demnach haben wir auch ein Königreich. Ein Königreich gehört zu einer Königin und einem König wie... Wie eine Prinzessin. Richtig. Und wo ist unser Königreich? Ist nicht irgendwo. Das Land weiß nicht. Hinter den Bergen irgendwo. Hast du das eine, willst du gleich das nächste. Ihr müsst Kronen haben. Hier war noch Goldpapier. Unter dem Strohsack. Unter dem Strohsack. Schnürsenkel. Stecknadel. Ach, das hier. Reichlich verstaubt. Zuerst für die Mama eine Krone. Normalerweise ist es immer so. Erst ist ein Königreich da. Gibst du mir bitte die Schere? Da leben Königin und König. Eines Tages bekommen sie ein Kind. Die Königin bekommt ein Kind. Bitte festhalten ihr, bitte, bis es klebt, ja? Ja, oder der König findet ein Ei. Bei uns ist es nun genau andersherum. Zuerst haben wir eine Prinzessin. Die große Frage ist, wo bekommen wir ein Königreich her? Das findet sich. Ich glaube, es klebt schon. Es gab schon Könige und Königinnen, die kein Königreich hatten. König und Königin... Und kein Königreich. Der König sagte zu seiner schönen Frau, ich halte es nicht aus, wir brauchen ein Königreich. Gut, sagte die Königin, wenn du es nicht aushältst, dann musst du in den Krieg gehen und kämpfen. So werde ich das tun, sagte der König. Glücklicherweise war weit und breit kein Krieg. Der König traf einen Bauern, der sagte, ein Königreich ist Boden und Boden ist Erde. Er gab dem König einen Topf mit Erde. Der Bauer dem König. Ja, der Bauer. Und der König hatte nun ein Königreich. Das konnte er unterm Arm tragen. Und eine schöne Frau hatte er außerdem. Die erste Krone ist fertig, Mama. Aufprobieren. Ach, wie sehe ich aus? Mama, du bist eine schöne Königin. Topf mit Erde. Ja, man kann Blumen einpflanzen. Hyazinthen, Fräsien, Maiglöckchen. Oder Kartoffeln und Mohrrüben. Meine Krone ist auch fertig. Na? Oh, sehr schön. Die Krone kleidet dich. Meine schönen Königseltern in dieser Bruchbude. Bruchbude? Es ist die Wohnung deiner Eltern. Hier ist es schön. Jedes Brett hat dein Vater mühevoll herbeigeschleppt. Jeden Nagel. Das Kind meint etwas anderes. Papa, du hast immer gesagt, mag kommen, was will, wir haben es schön. Verglichen mit einem Schloss ist unsere Hütte eine Bruchbude. Das meint sie. Das meint sie, das meint sie. Ich meine, dass die Luft hier stickig ist. Es ist kalt und dunkel. Uns steht etwas anderes zu, das meine ich. Wir sind Könige und haben nicht mal eine Badewanne. Und kein goldenes Waschbecken. Wir haben keinen Tisch mit geschwungenen Beinen und auch keine drei Stühle passend zum Tisch. Ja, und ein Bett mit so Gold dran fehlt. Einen Kamin haben wir auch nicht. Papa, es ist schön bei uns. Du liebst unseren Strohsack. Das Leben hat sich geändert. Mama, du bist Königin und hast nicht mal einen Kronenleuchter. Ein Kronenleuchter ist das Mindeste. Ein Kronenleuchter in unserer Hütte. Bin ich jetzt König oder später? Wir brauchen ein Auto mit Chauffeur. Ja, und ganz wichtig ist ein Hofmarschall. Ein Hofmarschall? Ich weiß nicht. Oder ein Oberhofmarschall. All die Jahre haben wir geträumt, dass wir reich sind. Nun sind wir es und du sagst, ich weiß nicht. Papa hat recht. Wir brauchen ein goldenes Klo, eine Bibliothek, Pferde, einen Hofmarschall und einen Park. Das ist das Notwendigste. Einen Park haben wir. Hier. Unser Blumenkasten. Da blühen im Frühling die Osterglocken, im Sommer die Feuerbohnen. Und im Winter die Eier. Mach das Fenster zu, es zieht. Ein Kronenleuchter wird sich finden. Wir brauchen Königskuchen jeden Tag und ein königliches Orchester. Ja, und königsblaue Königskerzen und Mamas Bildnis auf allen Briefmarken. Und meins auf allen Geldscheinen. Wie es sich gehört. Wie es sich gehört. Wie es sich gehört. Und was sollen wir jetzt tun? Wir müssen nichts tun. Ihr seid Könige, ich bin die Prinzessin und wir haben ein Königreich. Ich träume wohl. Wir haben ein Königreich. Wo? Wir werden es finden. Nur die Ruhe. Wir müssen einfach losgehen und uns erkundigen. Wir kaufen uns eine Zeitung. Auf der Seite Königreiche und Herzogtümer sehen wir nach. Dort sind die Königreiche abgedruckt, die noch keinen König haben. Und wenn es dort nicht steht, fragen wir die Polizei. Oder beim Fundbüro. Auch keine schlechte Idee. Worauf warten wir? Wir haben keinen Kinderwagen. Kinderwagen? Ich bin Großmama. Heb mich vom Tisch herunter. Ich kann schnell laufen. Siehst du? So, so, so. Papa, sieh nach, wie kalt es draußen ist. Das sehe ich durchs Fenster. Schalwetter. Es schneit nicht mehr. Gut, ich packe, dann gehen wir. Was willst du packen, Mama? Du bist Königin, wir brauchen nichts, wir haben alles. Den Brotkasten, da hat das Ei drin gelegen. Lass ihn stehen, Mama. Du wirst kein Brot mehr essen müssen. Dort gibt es Brezeln, Kuchen, Zimtsterne und Mozartkugeln. Jeden Tag mehr, als du essen kannst. Unser Brotkasten. Hier. Hörst du das Türchen? War uns immer ein Freund. Und das Türchen ging immer auf und zu, auf und zu. Ja, wenn was drin war. Wenn nichts drin war, ging es auch immer auf und zu. Auf und zu. Das hat jetzt ein Ende. Ich bin fertig. Ich bin auch fertig. Papa, lass den Strohsack liegen. Wir brauchen den Strohsack. Wir brauchen ihn unbedingt. Er wird uns helfen, unser Königreich zu finden. Auf dem Kopf die Krone, unterm Arm den Strohsack. Sehr merkwürdig. Darauf kommt es an. Sieht jemand einen König mit Strohsack, wird er denken, ein König mit einem Strohsack? Merkwürdig. Und er wird rufen, hallo Sie, Majestät, suchen Sie ein Königreich. Im Radio habe ich gehört, dass jedem König sein Königreich zusteht. Gehen Sie zur Meldestelle für Königreiche. Da entlang und dann sehen Sie schon. So funktioniert das. Gut, wenn es so funktioniert, kommt der Strohsack mit. Das habe ich nicht verstanden. Dann kann ich auch den Brotkasten mitnehmen. Der Brotkasten bleibt hier. Papa hat den Strohsack. Mama, lass den Brotkasten stehen. Mir nach. Ich gehe vor. Adieu, altes Haus. Wo geht's lang? Nach Westen oder Osten? Ein Königreich ist uns zu eigen. Wo es ist, das wird sich zeigen. Rennen wir dem Kind hinterher. Kein Hofmarschall lässt sich blicken. Nicht mal eine Kammerzofe. Da liegt ein Stück Holz. Lass es liegen. Du bist eine Königin. Weiter, weiter. Kind, wo rennst du denn hin? Nicht so schnell. Deine armen alten Eltern kommen nicht hinterher. Papa und Mama, da kommt unser Hofmarschall. Guten Tag, Hofmarschall. Ein guter Tag wäre ein Geschenk. Es ist kalt zum Gott erbarmen. Kalt, sehr kalt. Hofmarschall, wir sind Eisklumpen. Was können wir tun? Ich bin ein Bettler, dumm und arm. Also nicht befugt zu raten. Alles, was ich weiß, ist, gehen Sie nach Hause. Das ist das Beste, solange Sie ein Zuhause haben. Er ist ein Bettler. Es ist ein Hofmarschall. Er hat einen schönen Bart. Gehen Sie nach Hause, Herrschaften. Ja, da wollen wir hin, Hofmarschall. Sie sagen immer Hofmarschall. Sie verwechseln mich. Also kein Hofmarschall? Ein armer, dummer, alter Bettler. Dann werden wir Sie ernennen. Papa, ernenne ihn zum Hofmarschall. Hier, auf der Straße. Du kannst ernennen, wen du willst und wo du willst. Du bist der König. Sie sind Könige? Sie sehen unsere Kronen. Und der Strohsack? Es ist der heilige Strohsack. Ja, ja, also, wie ernennen? Du sagst, hiermit ernenne ich Sie zum Hofmarschall, Capito? Hiermit ernenne ich Sie zum Hofmarschall, richtig. Gratuliere. Ich bin Hofmarschall. Und, was zahlen Sie? Papa, der will Geld sehen. Über Geld reden wir, wenn wir im Schloss sind. Hofmarschall, wir suchen unser Königreich. Irgendwo muss es sein. Sie werden sich darum kümmern, und zwar schnell. Mir friert gleich die Nase ab. Ein Königreich? Oh, Für heute Nacht genügt eine bescheidene Bleibe. Keine bescheidene Bleibe. In einer Bleibe muss man bleiben. Wenn wir überhaupt wo bleiben, bleiben wir in einem Königreich. Eine Bleibe ist kein Königreich. Ein Königreich ist aber eine Bleibe. Hofmarschall, Sie sind ein gewitzter Kopf. Eine Bleibe, in der Sie bleiben, bleibt ein Königreich, solange Sie Könige bleiben. Ein Dach und ein paar Wände für diese Nacht. Sowas gibt es hier nicht. Dann müssen wir suchen. Los! Oh. Mama, Papa, Hofmarschall, weiter geht's! Oh. Ein Dach und ein paar Wände. Ich hoffe, es nimmt ein gutes Ende. Wir sitzen jetzt mindestens eine Stunde in diesem miesen Buschhäuschen. Ein Dach und ein paar Wände. Nichts passiert. Geduld ist eine königliche Tugend. Hofmarschall, ein kleiner Ofen wäre gut. Ach, Majestät, ich habe selbst Eisfüße. Stell die Füße auf den Strohsack. Es wärmt. Kein Bus kommt. Hofmarschall, lesen Sie uns den Fahrplan vor. Da stehen schwarze Zahlen. Und? Große und kleine. Oben die großen und unten die kleinen. Kann nicht lesen. 8.37 Uhr, 8.45 Uhr, 9 Uhr, 12, 9 Uhr, 25. Wie spät ist es, Hofmarschall? Die Sonne ist untergegangen, der Mond geht gerade auf. Ich schlage vor, wir warten. Ein grandioser Vorschlag, Hofmarschall. Ja, ob wir nun wissen, wann der Bus im Plan steht oder nicht, warten müssen wir in jedem Fall. Wir sollten die Zeit nutzen und überlegen, wo die Reise hingehen soll. Wir steigen ein und bitten den Busfahrer, uns zum Schloss zu fahren. Wir haben keine Fahrscheine. Eigentlich fahren Könige mit Kutschen oder schwarzen Autos. Wenn Sie mit dem Bus fahren, brauchen wir einen Fahrschein. Es hat einen Grund, warum Könige nie mit dem Bus fahren. Könige sind sehr empfindlich. Sie können nur in Fahrtrichtung sitzen. Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung wird ihnen schlecht. Und wenn kein Platz in Fahrtrichtung frei ist, dann passiert es. Was passiert? Dem König wird schlecht und er muss kotzen. Ob Fahrtrichtung oder ob nicht, mir wurde noch nie schlecht. Da warst du doch noch nicht König. Wir nehmen eine Kutsche. Majestät, wir haben weder Kutsche noch Fahrscheine. Wir ernennen den Busfahrer zum Zeremonienmeister und er wird uns ohne Fahrschein in unser Königreich fahren. So einfach ist das. Wann hätte je ein Busfahrer so viel Glück gehabt? Und wenn er nicht will? Warum soll er nicht wollen? Busfahrer ist ein schöner Beruf. Zeremonienmeister ist ohne Zweifel ein schönerer. Er muss die königlichen Empfänge leiten, organisiert die Pressekonferenzen und wird uns auf unseren Reisen begleiten. Ich freue mich schon auf das Gesicht unseres Busfahrers. Er fragt nach den Fahrscheinen und Papa sagt, hiermit ernenne ich Sie zum Zeremonienmeister. Mama kann es genauso sagen. Ah, du bist der König. Du bist die Königin. Der König ernennt Minister, Hofmarschälle und Zeremonienmeister. Die Königin ernennt den Oberküchenmeister, die Kammerzofen und den Operndirektor. Papa, du musst es sagen. Egal, wer es sagt. Nicht egal. Nicht streiten. Wer als Erster einsteigt, sagt es. Noch ein Problem. Wer lenkt den Bus? Der Busfahrer lenkt den Bus. Es ist anzunehmen, dass er als Zeremonienmeister nicht mehr Bus fahren wird. Das ist das Problem. Dann werden Sie fahren, Hofmarschall, ganz einfach. Die Haltestelle ist stillgelegt. Ich höre ein Geräusch. Das sind Es sind meine Füße. Eiszapfen. Sobald wir da sind, muss ich in die heiße Wanne. Zuerst werde ich essen. Ein Bad mit Rosmarin und Salbei. Trüffelpastete und Langusten. Ein Pudding wäre auch nicht schlecht. Es gibt Badesalz, das macht Tote lebendig. Ich muss in der Küche sofort fragen, ob dort ein Brotkasten ist. Ich werde überlegen, wohin ich den Strohsack lege. Majestäten, mit Verlaub, hören Sie es. Nicht zu nah an den Kamin, das ist klar. Majestäten, ich unterbreche Sie ungern. Der Bus kommt! Es ist der Bus. Nun ist mit Frieren erstmal Schluss. Beeilung, Herrschaften, Beeilung! Die Türen schließen! Papa, geh vor! Ja, ich gehe. Der hat den Strohsack. Omelettchen, Omelettchen, komm, gib mir die Hand. Komm, ich kann schon allein. Hofmarschall. Ja, ja, ich komme. Komm. Ja. Schön. Aua, du stehst auf meinem Fuß. Ja, setz dich doch hin. Ich sitze. Du stehst ja immer noch auf meinem Fuß. Ja, aua. Oh, Entschuldigung. Aber ich habe doch nicht so, hab doch nicht so zimperlich. Rutsch, hinsetz dich jetzt ruhig. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Und? Herrschaften, die Fahrscheine. Herr Busfahrer, passen Sie auf. Sie werden überrascht sein. Mister, der Strohsack kostet extra. Auch das Kind muss lösen. Wir benötigen keinen Fahrschein, junger Mann. Bei mir benötigt sogar der Kaiser von China einen Fahrschein. Papa, jetzt musst du ihn ernennen. Wenn Sie nicht bezahlen, müssen Sie aussteigen. Papa, du bist dran. Herr Busfahrer, Sie sehen auf meinem Kopf eine Krone. Ja, ja, Sie sind besoffen, Mann. Ich ernenne Sie hiermit. Aussteigen! Hören Sie, es ist kein Scherz. Es sind Könige. Und ich bin der Zeremonienmeister. Nun, dann wissen Sie, was zu tun ist. Ich soll Sie in Ihr Schloss fahren, richtig? Er hat es kapiert. Sie werden so lange fahren, bis Sie das Schloss gefunden haben. Halten zu Gnaden, es gibt kein Schloss, weit und breit nicht. Und jetzt steigen Sie aus. Es gibt dieses Schloss hier in der Nähe, Sie werden sehen. Nächste Station ist die Polizeiwache. Hoheiten, wir sollten aussteigen. Wenn es so ist, sind Sie entlassen, Zeremonienmeister! Raus! Den Strohsack nicht vergessen! Einen besseren Zeremonienmeister finden wir allemal. Das Leben mit dem wäre eine Qual. Gott sei Dank, eine Hütte. Mit Licht. Und Telefon. Eine Telefonzelle. Bisschen eng. Wenn Sie den Strohsack etwas höher nehmen könnten, Majestät. Die Tür ist zu. Gleich wird es warm. Drei königliche Öfen heizen den Palast. Ich zähle zwei. Und ein Hauptmarschall. Zwei? König? Königin? Oh! Die Prinzessin ist weg! Hofmarschall, wo ist die Prinzessin? Im Bus war sie noch bei uns. Ja, ich kann mich gut erinnern, wie sie mir auf den Füßen rumgetrampelt ist. Wir sind ausgestiegen und sie ist weitergefahren. Aber das ist furchtbar! Die wird sich verlaufen! Mama, es ist Essig. Mit Königin und König. Lüge, was redest du? Ohne Prinzessin bist du keine Königin. Ich bleibe Königin mit und ohne Prinzessin. Gestern Abend warst du noch keine Königin. Ich bin schon immer Königin gewesen, so wie du schon immer König warst. Mama, verzeih, das ist Unsinn. Es war Zufall. Ich habe das Ei gefunden, es nach Hause gebracht und... Es war kein Zufall. Ein solches Wunderei findet sich nicht einfach so... Das geht nur in die Tasche eines Mannes, der wirklich ein König ist. Humbug, jeder andere hätte es finden können. Wenn es jeder andere gefunden hätte, wäre keine Prinzessin herausgekommen. Was sagen Sie, Hofmarschall? Hoheiten, es klopft. Sehen Sie nach, was es ist. Die Scheiben sind zugedampft. Ich sehe einen Mann, eine Frau und ein Kind. Andere wollen auch telefonieren. Der Mann hat eine Krone auf dem Kopf, die Frau auch. Und das Kind, eine winzig kleine. Unverschämtheit, so lange zu quatschen. Öffnen Sie. Bitte? Was wünschen Sie? Papa, Mama. Omelettchen, Kind, was machst du hier? Mama, liebe Mama. Ist das Ihr Kind? Es ist unser Kind. Omelettchen, wo warst du? Ich sollte fragen, wo ihr wart. Ich habe mir die Püppchen im Schaufenster angesehen und als ich mich umdrehte, wart ihr verschwunden. Ihr seid einfach losgerannt ohne mich. Ich habe gerufen, keiner hat mich gehört. Ich habe sehr geweint und dann kamen der Onkel und die Tante und haben mich mitgenommen. Sie haben Kronen auf dem Kopf, seht ihr? Na und, da bist du mitgegangen? Da sollten wir sie in der zugigen Bushaltestelle stehen lassen. Sie stand im Schnee und weinte. Es war ein Bild des Jammers. Na. Wir haben uns gefragt, was das für Eltern sind. Ja. Der Onkel und die Tante wollen telefonieren. Ich hätte euch nie gefunden. Gott sei Dank ist es so gekommen. Wir sollten dankbar sein. Ja, sind Sie bald fertig? Wir telefonieren nicht. Ja, wenn Sie nicht telefonieren, warum stehen Sie dann in der Telefonzelle? Wir warten auf einen Anruf vom heiligen Strohsack. Oh, kommen Sie herein, kommen Sie herein. Es ist furchtbar kalt. Ja, wenn Sie drin sind, passen wir nicht hinein. Ich halte meinen Strohsack hoch. Mama, komm ganz dicht heran. Ja. Omelette hier hin. So. Sehen Sie, es geht schon. Luft einziehen. Oh, etwas eng. Mit ein bisschen guten Willen. Ende März und diese Kälte. Oh, um diese Zeit hätte ich sonst schon Osterglocken. Könnten Sie mich bitte mal an den Apparat lassen? Ja, bitte sehr. Wollen Sie den Strohsack hier hin? Ja. Ja, bitte sehr. Kein Problem. Oh, Papa, mein Fuß. Oh, Entschuldigung. Ja, danke. Gleich ist es soweit. Ja, guten Abend. Sag ihnen, dass sie uns die falsche Adresse gegeben haben. Ja, doch. Schröder hier. Ja, meine Frau. Ja. Wir haben in der Lotterie gewonnen. Ja, ein Schloss. Ja, selbstverständlich mit Königreich. Ja, inklusive. Ja, haben wir schriftlich. Andere Nummer? Das ist kein Problem. 099 35 71. Merken die Nummer. Hast du verstanden? 35 71. Papierkronen als Erkennungszeichen. Sehr gut. Wiedersehen. Sie holen uns hier ab. Hast du die Nummer? Wir haben keine Groschen mehr. Jetzt kann ich den Strohsack nicht. Ja, wir müssen da anrufen. Ja, vielleicht können die Herrschaften uns helfen. Zwei Groschen. Ich hab nicht einen. Ich hab nicht. Ja, Moment. Ja, was denn? Na, warten Sie. Na, bitte. Eine Sicherheitsnadel, wenn Ihnen die was nützt. Also, schau mal, wir haben Ihr Kind haben wir ihn gerettet. Das sind drei lächerliche Groschen. Ja, lassen Sie den Mut nicht sinken. Sie schaffen es. Uns steht nämlich auch ein Königreich zu. Oh, spielen Sie in der Drei-Glocken-Königslotterie? Nein, wir spielen nicht. Wir sind Könige, ja? Wir suchen unser Königreich. Ach so, Sie auch. Fürs Erste ein Schloss. Oh, da wünschen wir Glück. Oh, keine drei Groschen, aber Vergnügen. Ja. Also Mama, die Kleine, die will bestimmt Prinzessin werden. Ich bin Prinzessin. Also Mama, und diese Lache, hast du das gehört? Der ist wohl Zeremonienmeister war. Hofmarschall. Also diese Lache, ne? Komm, Königin, komm, wir wollen weiter. Wie war die Nummer? Jetzt habe ich sie vergessen. 099 35 71. 099 35 72. Ein gutes Gedächtnis, das Kind. Gratuliere. Schluss 71. Sonst war's gut. Ja, würden Sie es bitte rauslassen. Bitte sehr. Passen Sie mal mit Ihrem Strohsack auf, Mann. Entschuldigung. Luft. Drei lumpige Groschen. Alles Gute und nochmals vielen Dank. Sie schaffen das nicht. Können sich nicht mal eine Telefonnummer merken. Aber immer lachen. Kinder, wir wollen weitersuchen. Sind wir da, gibt's Eierkuchen. Weiter, wir finden es. Majestät, wir sollten anrufen. Anrufen? 099 35 71. Uns fehlen die Groschen. Wir müssen betteln. In die Papierkörbe sehen oder im Laub rumstochern. Ja, aber betteln. Majestät, ich mache das für Sie. Unser Glück hängt an drei Groschen. Da kommt jemand, Hofmarschall. Es wird ernst. Konzentration. Betteln ist eine Kunst. Bitte um eine milde Gabe. Ein oder zwei oder drei Groschen. Wie? Galoschen? Groschen. Gedroschen? Er ist taub. Wer gibt, dem wird gegeben. Im Leben geht so viel daneben. Ich habe den Hut verloren. Das linke Ohr ist angefroren. Hätten Sie die Freundlichkeit, es mir im Vertrauen aufzutauen? Es wäre schön. Ins rechte Ohr zu sprechen ist zwecklos. Es ist taub wie welkes Laub. Ich puste mal. Kalter Mensch, du. Na, tut das gut? Ich fasse Mut. Na, können Sie mich jetzt verstehen? Wir werden sehen. Und jetzt? Besetzt. Und nun? Ein Huhn. Ihm gefällt das, er mimt den Tauben. Muttern und Schrauben, weiter pusten, es taut, es knackt schon sehr vertraut. Mir geht's in Reimen auf den Keks. So was erlebt man unterwegs. Ich puste mir die Seele aus. Katz und Maus, es wird besser. Können Sie mich jetzt verstehen? Es geht bis in die Zehen. Hofmarschall, nun sagen Sie es ihm. Es geht um eine milde Gabe. Die Biene füllt die Honigwabe. Der versteht mich nicht. Nach der Finsternis kommt Licht. Lassen Sie sich nicht irritieren, es ist ein Tick. Ich reime leidenschaftlich gern. Ach, ein Dichter. Weder Dichter noch Trichter. Ich höre nur auf einem Ohr und wird genuschelt oder getuschelt, vernehme ich nur das Ende von den Worten. Da reime ich mir einen Sinn zusammen. Aus Melone wird Krone und aus Worten werden Torten. Und Soldaten werden Tomaten. Und Ratten werden Badematten. Herr, ich wollte etwas fragen. Nicht verzagen? Ja, ich bin Hofmarschall. Ich frage Sie, ob es Ihnen möglich ist, uns ein wenig Kleingeld zu überlassen. Er meint, ein oder zwei Groschen, drei wären optimal. Ein Hofmarschall. Das ist lustig. Ich kümmere mich um die königlichen Finanzen. Finanzen sind lästig wie Wanzen. Das ist der König, hier die Königin. Ja, ich. Und Prinzessin Omelette. Prinzessin Omelette, das bin ich. Was ist los? Überall und kreuz und quer laufen Könige umher. Bitte. Drei Groschen. Es tut mir leid, ich habe nicht einen. Die letzten drei habe ich soeben einem Königspaar gegeben. 099 35 71. Ich bin blank wie ein Küchenschrank. Heute früh habe ich ein Schloss gefunden. Ein Schloss? Ohne Reiter, ohne Tross, ein wunderbares Schloss. Überall laufen Könige umher, die ein Schloss suchen. Und ich finde ein Schloss, das einen König sucht. Ungewöhnlich. Wenn Sie ein Schloss haben, sind Sie ein König? Ich kann kein König sein, Mückenbein. Ich bin nicht verheiratet, aber ich bin ein junger Mann. Und darauf kommt es an. Ein junger Mann, der kein König ist, aber ein Schloss hat, ist ein Prinz. Ich bin's, Prinz Plinz. Aber ich frage Sie, was ist ein Prinz ohne Hofmarschall? Diesen können Sie nicht haben, das ist unser Hofmarschall. Ein Prinz mit Schloss, das ist was anderes als dieses Herumgelaufen mit obdachlosen Königen. Hofmarschall, Sie sind in unseren Diensten. Er hat ein Schloss, ich habe kalte Füße. Sie sind unser Hofmarschall, das haben Sie geschworen. Bei der Nase und den Ohren. Ich habe nichts geschworen. Hofmarschall, es gibt so etwas wie Ehre. Ehre, Ehre, Walderdbeere. Walderdbeere, ein wunderbarer Hofmarschall. Papa und Mama, ich habe eine Idee. Wenn er scharf unseren Hofmarschall ist, soll er ihn haben. Was? Ja, wir tauschen. Er bekommt den Hofmarschall und wir das Schloss. Na los, Papa, frag ihn. Ja, ich mach das. Herr, wollen Sie unseren Hofmarschall? Auf Erden und im Weltenall. Sie können ihn haben. Habe ich richtig verstanden? Sie können ihn haben. Wenn Sie uns Ihr Schloss geben, bekommen Sie den Hofmarschall. Schloss gegen Hofmarschall, ein Tausch. Hofmarschall, was raten Sie? Das Wichtigste sind warme Füße. Frühlingsgrüße, gut, ich tausche. Sie bekommen das Schloss, wenn ich mit meinem Hofmarschall bei Ihnen wohnen kann. Ist das ein Angebot? Sobald ich mein eigenes Schloss habe, verschwinde ich. Mama, Mama und Prinzessin Omelette, was sagt ihr dazu? Ein König mit Schloss und ein Prinz mit Hofmarschall sind besser als ein König ohne Schloss und ein Prinz ohne Hofmarschall. Mir ist kalt. Wir sollten tauschen. Ich hätte es nicht besser sagen können. Und ich soll Hofmarschall von einem König und einem Prinzen sein? Nein, nein. Sie sind mein Hofmarschall allein. Gehen wir. Gleich fängt es wieder an zu schneien. So, da ist es. Unser Schloss. Hofmarschall, öffnen Sie das Tor. Es klemmt. Erst unten dagegen treten und dann oben nach vorne schieben. Und oben nach vorne. Nein. Es geht doch. Nur herein. Nur herein. Papa, bist du auch so aufgeregt? Ein heiliger Augenblick. Das Königspaar betritt sein Schloss. Ah! Oh. Unser Schloss! Sehr geräumig. Tadellos, mein Strohsack passt genau in diese Ecke. Mama, ein Brotkasten. Alles, wovon wir geträumt haben. Ein Brotkasten mit einem kleinen Türchen. Hofmarschall, was essen wir? Ich habe eine Zwiebel in der Hosentasche. Sogar ein Park ist da. Och! Da werden im Frühling die Osterglocken blühen und im Sommer die Feuerbohnen. Hofmarschall, hörst du? Ein Vogel hat gepiepst. Ah, da, wieder. Heiliger Strohsack, es wird Frühling. Die Zeit der Liebe. Die Zeit der Liebe, Prinzessin. Fühlen Sie die Triebe? Die Sonne geht auf, der Himmel ist rosenrot. Wenn ich denke, wie Sie mir ins Ohr geblasen haben. Wie Sie das sagen, Prinz. Mir ist verliebt zumute, Prinzessin. Ich kann gar nicht sagen, wie. Prinz, Plinz, ich werde schwach. Ach, Prinzessin. Ach, Prinz. Heiliger Strohsack. Unser Kind verliebt sich. Papa, ich bekomme warme Füße. Das ist schön. Prinz, wir sollten heiraten. Sprechen Sie mit meinen Eltern. Hofmarschall, es wird Frühling, ich werde heiraten. Ich koche Zwiebelsuppe, Salz ist da. Majestät, ich habe mich in Ihre Tochter verliebt und bitte Sie um Ihre Hand. Meine Hand? So sagt man es bei Hofe, Papa. Ich bin Prinz Plinz und kann ihr eine gute Zukunft bieten. Wenn eine Prinzessin einen Prinzen heiratet, wird sie Königin und er wird König. Ich werde Königin? Wie, Mama? Ich habe einen Hofmarschall und bald finde ich auch ein Schloss. Es ist Frühling, das ist das Suchen ein Kinderspiel. Tja, was sagen Sie dazu? Was sagst du, Mama? Wenn Omelettchen glücklich wird, sage ich ja. Ja. Sie müssen sich küssen, ja. Wenn Sie sich lieben. Ja, ja, küsst euch, Kinder. Küssen. Küssen ist Pflicht, du willst Königin werden. Jetzt? Gleich? Nun, Prinzessin, küss mich. Wenn's sein muss. Lieber Prinz. Ja, gut, gut. Hebt euch den Rest für später auf. Und werdet ihr uns auch besuchen? Ab und an, wenn Kinderchen kommen zum Beispiel. Klar, Mama. Und schreiben werden wir auch. Und Pakete schicken. Hofmarschall, auf! Wir suchen uns ein neues Schloss. Die Zwiebelsuppe. Hofmarschall, wir essen unterwegs. Mama und Papa sollen essen. Nun also Abschied, liebe Eltern. Der junge Wein reift nach den Keltern. Adieu, Mama. Adieu, Papa. Adieu. Adieu. Zur Hofzeit laden wir euch ein. Hofmarschall, kommen Sie. Bald gibt es, hoffe ich, was zu essen. Die Herrschaft ziert sich mit dem Fressen. Eine königliche Zwiebelsuppe. Ein begabter Hofmarschall. Ist Brot da? Wenn keiner was hineintut, ist nichts da. Da? Kein Brot. Was starrst du so in den Kasten? Heiliger Strohsack. Ein Ei. Tatsächlich. Ein Ei. Das hast du hineingetan. Ich habe den Strohsack in die Ecke gelegt, den Vögeln gelauscht und den Kindern beim Küssen zugesehen. Beim besten Willen, wann hätte ich es hineintun sollen? Du hast die ganze Zeit mit dem Türchen gequietscht. Ich habe es nicht hineingetan. Horch doch mal, was drin ist. Ich höre nichts. Du musst schütteln. Nichts. Na wunderbar, Ei zum Frühstück. Ich mache die Pfanne heiß. Das Ei hinein, angerührt mit Milch und Pfeffer. Psch, psch, psch. Du deckst den Tisch. Die Frühlingssonne scheint ins Fenster. Königin, das wird ein Morgen. Und wenn ein Kind drin ist? Ein Kind, du hast geschüttelt. Da war nichts. Gut. Hast du gehört? Jemand klopft an die Tür. Herein, unten drücken, oben schieben. Sehr schön. Ich bin mit der Tür ins Haus gefallen. Ja. Herr Hofmarschall, lassen Sie ruhig liegen. Majestät, ich muss noch einmal stören. Mein Herr Prinz Plinz hat etwas hier vergessen. Gestatten Sie? Gott sei Dank, es ist noch da. Was tun Sie mit dem Ei, Hofmarschall? Ich bringe es meinem Herrn. Adieu und alles Gute. Zur Hochzeit sehen wir uns wieder. Morgen gehe ich in die Stadt. Es ist Frühling. Da gibt es Eier in rauen Mengen. Und einen neuen Hofmarschall finden wir mit links. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Komm schlafen. Der Strohsack liegt schon lang im Hafen. Prinzessin Omelette. Hörspiel von Franz Zaulig. Musik Rolf Fischer. Es spielten Mama Eva Weißenborn, Papa Klaus Manchen, Prinzessin Omelette Susanne Tiede, ein Bettler Horst Bollmann, ein Busfahrer Hans Teuscher, ein Mann Dieter Mann, eine Frau Gudrun Ritter und Prinz Plinz Götz Schulte. Ton Martin Eichberg, Schnitt Monika Brumund, Regieassistenz Katrin Martin, Regie Karl-Heinz Liefers. Produktion Deutschlandradio Berlin 1998.